WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Skrupellos. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die selbstkritisch über sich, von sich selbst sagen, ja, ich war einmal oder bin grundsätzlich ein skrupelloser Typ. Ich habe mich skrupellos anderen Menschen gegenüber verhalten. Zum Beispiel habe ich eine schlimme Straftat begangen. Ich habe Menschen belogen, betrogen, hintergangen. Und ich möchte gerne mit Opfern von skrupellosen Leuten sprechen. Gibt es vielleicht direkt in eurer Umgebung jemand, der sehr skrupellos mit euch umgegangen ist? Vielleicht der Freund, die Freundin, die Ehefrau, der Ehemann, vielleicht jemand in der Verwandtschaft. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute ist der Ronny. Ronny ist 26. Guten Morgen, Ronny. Morgen, Domian. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Zum Thema skrupellos. Ja. Bist du selbst also skrupellos? Ja, ich war. Ja, was hast du gemacht? Also, ich bin sehr skrupellos gegenüber anderen Menschen gewesen, hab die betrogen, verarscht, manche sogar verhauen, ja. Mhm. Wie alt warst du, als du so drauf warst? Ja, von 16 bis ich 20 war ungefähr. Jetzt bin ich 26. Mhm. Erzähl doch mal ein paar Beispiele, was du konkret gemacht hast. Also, das Kleinere fand ich auch schon schlecht, aber ich fange jetzt mal mit dem etwas Kleineren an. Das hat so angefangen, dass ein, den ich aus der Schule kenne, zum Beispiel dachte, dass es mein Freund war und so, Kumpel, und den haben wir dann losgeschickt und haben den zum Beispiel im Laden Handyverträge abschließen lassen, mhm, auf seinen Namen, und wir haben damit die Rechnung in die Höhe getrieben, sag ich mal so. Und der hat das mit sich machen lassen? Ja. Also der hat das gar nicht richtig kapiert, was er da macht. Nee. Ihr habt ihn dazu gedrängt oder du hast ihn dazu gedrängt? Ja. Ja. Und der ist dann halt von Laden zu Laden, haben wir verschiedene Verträge gemacht. Das war ja nicht nur einer, das waren gleich mehrere. Von Vodafone, sag ich mal, nach O2 und hin und her sind wir da mit drei Verträgen rausgegangen quasi, die auf seinen Namen liefen. Mhm. Und du oder ihr habt kräftig telefoniert? Ja. Ja. Okay. Zum Beispiel, dann haben wir den auch, sag ich mal, alles bezahlen lassen. Wir sind in der Kneipe, er hat die komplette Rechnung bezahlt. Mhm. Das sind aber, sag ich mal, die kleineren Dinge so. Dann erzähl mal die größeren Dinge. Später hat es dann angefangen, da ist es sogar so weit gekommen, dass wir, also es war ich und ein Kumpel, aber ich rede jetzt mal halt nur von mir, Leute auch, ja, überfallen haben. Achso. Handy rausgeben lassen haben, Geld. Also, richtig kriminelle Delikte waren das. Ja. Wo habt ihr die Leute überfallen? Auf der Straße. Zum Beispiel, wenn wir aus der Kneipe rauskamen, haben wir um eine Ecke gewartet, haben uns die vorher in der Kneipe schon ausgeguckt. Mhm. Weil man ja sieht, wer bezahlt mit größeren Scheine oder. Mhm. Ja, und dann. Und wie seid ihr denn vorgegangen? Ihr hattet euch die Leute vorher ausgeguckt und wie ging das dann draußen weiter? Ja, dann haben wir gewartet, bis sie um eine Ecke kam. Wir standen ein bisschen weiter weg, haben gewartet, bis sie halt in, sag ich mal, eine dunklere Ecke kam. Mhm. Und sind dann ran, haben gesagt, dass sie das Geld rausrücken sollen. Und ja, wenn das nicht gemacht wurde, haben wir auch mal zugehauen. Mhm. Und das mehrmals, also 3-4 Mal war ich auf jeden Fall dabei. Wie heftig habt ihr oder wie heftig hast du zugehauen? Also, ich weiß zum Beispiel, ich war ja auch vor Gericht und so öfter denn, also Nasenbeinbruch, der eine hatte sogar Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung, eigentlich alles bei gewesen. Kräftiger Schlag. Ja. Wie viel Geld wurde da so in der Regel erbeutet? Tja, wenn ich heute sehe, lächerlich. Also das Höchste waren, glaube ich, mal bei ihnen für 150 Euro oder sowas. Mhm. Also überhaupt, ja, sowas ist sowieso der Sache nicht wert, aber das, ich meine, über überhaupt nicht wert, wegen sowas Leute da. Ja, ja, natürlich. Wie oft habt ihr das gemacht? Kannst du da eine Zahl sagen? Also ich war auf jeden Fall 4 Mal dabei ungefähr, ja. Ja. Gibt es jetzt von dieser Aktion noch eine Steigerung, was noch schlimmer ist? Nee. Das zum ist Glück nicht, da bin ich ja dann auch ins Gefängnis gekommen dann irgendwann. Mhm. Also ich war mit 16 schon mal drin im Jugendknast ein halbes Jahr. Ja. Auch wegen kleinerer Delikte, Diebstahl und sowas. Und aber dann mit 20 kam ich dann für 2 Jahre rein und das ist schon heftig. Das war, ne, quasi der Schalter zum Umdenken. Beschreib das mal ein bisschen genauer. Was hat den Schalter zum Umdenken umgelegt? Ja, also das ging im Knast, sag ich mal. Ich muss wirklich sagen, Knast als Strafe habe ich das so nicht wirklich gesehen da drinnen. Fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Aber dieses, also der Freiheitsentzug doch zum Beispiel. Mhm. Dass ich weiß, andere Leute sind jetzt da und da, machen was, können feiern gehen, können das machen und ich bin da in eine Zelle quasi. Und dann danach musste ich ja noch zum, weil ich viele Alkohol auch getrunken habe und Drogen auch öfter. Mhm. Da war ich noch in so einer Entzugsklinik. Nicht lange, 6 Wochen oder so. Mhm. Aber da habe ich zum Beispiel dann Leute erlebt, die auch Opfer solcher Taten waren. Ah. Und ich habe gemerkt, wie die psychisch fertig waren manche, das, was ich damit quasi Leuten angerichtet habe. Mhm. Und das hat dann den Schalter zum Umdenken gebracht und ja, und ach so, heute bin ich sogar. Also entschuldige, der Schalter ist wirklich durch deine eigene Beobachtung und eigene Einsicht umgelegt worden. Ja. Nicht durch irgendwelche Therapien oder Einwirkungen von anderen Leuten. Du hast es selbst kapiert. Ja, das auf jeden Fall. Das ist eigentlich die allerbeste Methode, wenn man es selbst einsieht, was man für eine Scheiße gebaut hat. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ja. So, dann warst du 2 Jahre im Knast. Ja. Und wie lebst du heute? Bist du 26? Wie lebst du heute? Ja, heute bin ich 26 und habe dieses Jahr meine Ausbildung abgeschlossen und zwar als Altenpfleger. Super. Gratulation. Jetzt helfe ich quasi oder begleite alte Leute und ja. Das war wirklich toll. Das sind tolle Leistungen, Ronny. Du hast relativ spät mit der Ausbildung angefangen. Ja, mit 23 auch so. 3 Jahre ging das, ja. Genau. Und dann durchgezogen und jetzt so einen tollen Beruf zu haben, so einen wichtigen Beruf. Ja. Das finde ich sehr respektabel, muss ich sagen. Die, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die haben mich sogar jetzt übernommen und da fange ich dann an, ab August dann. Was haben denn damals, als du so neben der Spur gelaufen bist, deine Eltern gesagt zum Beispiel? Ja, die waren, ja, von sauer bis enttäuscht alles. Die haben sich sogar selbst Vorwürfe gemacht, ob sie irgendwas falsch gemacht haben. Mhm. Aber da kann ich hundertprozentig sagen, haben sie definitiv nicht. Also meine Eltern waren immer super zu mir und die haben damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann angefangen zu schwänzen zum Beispiel in der Schule und sowas. Mhm. Und ja, hab dann natürlich auch kein Geld gehabt, nix mit 18 und die Termine beim Arbeitsamt alles verpasst, nicht hingegangen und dadurch ist das irgendwie alles gekommen. Mhm. Da brauchte ich Geld, ja, habe ich mir gedacht, ja, wo kriegst du jetzt ein Handy her, womit kannst du telefonieren, wo kriegst du Geld her? Mhm. Ja, Geld war nicht da und dann, ja. Kommt man auf solche Ideen? Ja. Ja. Hast du dich bei den Leuten damals entschuldigt, die du angegriffen hast? Nicht bei allen, bei 2 waren es. Weil bei den anderen bin ich an den Kontakt irgendwie nicht rangekommen, beziehungsweise einer wollte es nicht, da habe ich vor Gericht schon versucht da. Mhm. Aber der hat das abgeblockt, kann ich auch verstehen, bin ich auch nicht sauer drüber. Mhm. Aber bei 2 habe ich mich entschuldigt, die haben meine Entschuldigung auch angenommen und ja. Ja. Dein jetziger Arbeitgeber, ich gehe davon aus, dass der Bescheid wusste, ne, was gelaufen ist in der Vergangenheit. Ja. Finde ich ja, auch das gut. Das Gute ist, muss ich sagen, ich habe einen kleinen Vorteil gehabt. Ein guter Freund hat mich da mit reingebracht und hat natürlich auch ein bisschen von mir erzählt. Also mein Arbeitgeber weiß das und sowas, aber mein Kumpel hat natürlich auch gesagt, dass ich mich um 180 Grad gedreht habe. Genau, und jetzt hast du es ja bewiesen, du warst 3 Jahre da und dass du ein anständiger Kerl geworden bist. Und wenn er dich jetzt sogar übernimmt, ist das kein Thema mehr von der Vergangenheit. Und ich bin froh, ja, dass er mir eine Chance gegeben hat. Ja. Der heutzutage nicht immer so mit so einem, sag ich mal, mit so einer Vergangenheit. Ja. Das bin ich auch und ich bin froh, dass du das selbst, wie du es gerade ja erzählt hast, dass du selbst auf die Schiene durch eigenes Nachdenken gekommen bist. Ja. Wirklich toll. Ja, Glückwunsch, Ronny. Danke. Und viel Erfolg und viel Spaß in deinem tollen Beruf, den du jetzt ergreifen kannst. Danke, Domian. Und alles dir wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Nacht und wenn du aufhörst, auf jeden Fall ja ein schönes Leben, sag ich mal. Ja, sehr nett von dir, Ronny. Mach's gut. Tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht ist oder heißt skrupellos. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mal skrupellos waren. Ronny hat es gerade erzählt, oder die vielleicht im Moment noch skrupellos sind, anderen Menschen gegenüber, die Straftaten begangen haben. Habt ihr Straftaten begangen? Habt ihr andere Menschen richtig belogen, betrogen, hintergangen? Wie denkt ihr heute darüber? Man kann ja Reue zeigen, aber man kann auch sagen, ich habe es gemacht und ich stehe dazu. Mir ist es letztendlich im Nachhinein egal. Und wer von euch ist Opfer von skrupellosen Menschen geworden, von skrupellosem Verhalten? 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist die Lisa, 19 Jahre. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich auch. So, wir reden über Skrupellosigkeit. Richtig. Bist du eine junge, skrupellose Frau? Nee, ich nicht, sondern eher meine Schwester. Ah, du bist ein Opfer. Ja, richtig. Wie alt ist die Schwester? Meine Schwester wird jetzt 21. Was macht die mit dir oder überhaupt? Also die hat generell sonst nichts mit mir gemacht, aber letzte Nacht waren wir halt mit ein paar Freunden bei uns im Garten, haben auch ein bisschen was getrunken, außer ich trinke halt keinen Alkohol. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, wir übernachten alle bei uns. Und dann haben wir alle in dem Zimmer von meiner Schwester übernachtet. Wer sind wir alle? Wie viele waren das? Wir waren fünf. Fünf Freunde. Also drei Jungs und ich und meine Schwester. Okay. Mhm. Und mit einem aus der Gruppe hat meine Schwester halt was. Und dann haben wir halt alle hier geschlafen. Meine Schwester hat mit dem Joel oben im Bett geschlafen, also mit dem sie was hat. Mhm. Und ich habe mit den anderen beiden Jungs auf der Matratze unten auf dem Boden geschlafen. Mhm. In einem Zimmer? Ja, alle in einem Zimmer. Ja, und dann war das halt so, dass die Jungs mich die ganze Zeit quasi eigentlich nur aus Spaß begrapscht haben. Mhm. Und ich dann aber nachher, also im Nachhinein war das dann halt so, dass ich meine Schwester beim Sex gehört habe. Mhm. Halt mit dem anderen und das für mich halt ziemlich unangenehm war. Ich aber halt nicht wusste, was ich machen soll, weil ich wollte auch nicht nach oben gehen, um meine Eltern zu wecken. Mhm. Und ich wollte auch nicht gehen, weil nachher stehe ich dann halt so als Loser da. So, ja, du bist gegangen, du bist voll der Langweiler. Mhm. Und ja, dann war das halt irgendwann so, dass die Jungs das mitbekommen haben, dass die Sex haben. Ja, und dann haben die angefangen zu klatschen. Dann war es auch schon vorbei quasi, also dann haben die halt aufgehört. Mhm. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Schwester darüber reden soll. Also ich habe die auch noch gar nicht drauf angesprochen, ich habe die auch noch gar nicht gesehen danach. Haben die anderen Jungs dich, die du unten auf der Matratze mit denen lagst, auf der Luftmatratze, in Ruhe gelassen, in der Nacht dann? Ja, das war so, also die haben mich quasi nur aus Spaß begrapscht, aber haben es halt auch einfach nicht sein lassen. Aber es war halt einfach, weil die ziemlich viel Alkohol getrunken haben. Aber es war dann doch gut oder ging es noch schlimmer zur Sache? Nee, also bei uns war gar nichts. Aber es war halt das Schlimme, dass ich meiner Schwester beim Sex zugegangen musste. Okay, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur wissen, ob unten dann irgendwie auch noch was Unangenehmes für dich passiert ist. Nee, also es war halt quasi nur Spaß und ich kenne die alle auch schon ziemlich lange eigentlich. Also das Skrupellose ist für dich, dass deine Schwester, obwohl du mit im Raum warst und andere Leute, quasi 50 Zentimeter über euch, die lag ja im Bett, so wie du es beschrieben hast, da richtig losgelegt hat. Und du die Sexgeräusche von deiner Schwester und ihrem Freund hören konntest. Richtig. Hat dich das geschockt? Ja, ich habe mich auch die Ohren direkt zugehalten. Weil es wenn es jetzt nicht die Schwester gewesen wäre, sondern irgendeine Freundin, wäre es dann anders gewesen? Nee, es wäre für mich eigentlich genauso schlimm, aber das wäre halt eigentlich meine Schwester, also von die wäre halt die gewesen, von der ich das am wenigsten gedacht hätte. Die war aber auch ein bisschen angetrunken, die Schwester. Ja. Alle waren ein bisschen angetrunken, da kann sowas natürlich schon mal passieren. Ja, weil die war halt, die war angetrunken, aber so betrunken war die auch nicht, dass die das nicht gecheckt hätte. Und ihr habt sonst ein gutes Verhältnis miteinander? Ja, wir haben ein richtig gutes Verhältnis miteinander. Deswegen hätte ich das halt nicht gedacht. Ja, aber da musst du mit ihr reden, da musst du sie ansprechen. Ja, aber ich weiß halt nicht wie. So, ich kann vielleicht da hingehen und sagen, Julia, was soll ich machen? Du kannst sagen, Julia, ich fand das ziemlich blöd, was du da gestern Abend gemacht oder vorgestern Abend gemacht hast, wenn du morgen mit ihr darüber redest. Ja, das Ding ist, erstens traue ich mich halt sowas nicht und zweitens bin ich meiner Schwester quasi ein bisschen untergeordnet. Also ich höre halt ziemlich viel auf die und ich traue mich halt einfach auch nicht, was gegen die zu sagen. Okay, dann wäre das vielleicht jetzt mal ein erster Schritt zur Emanzipation. Also wenn es dir ist halt irgendwie schwer, vor allem wenn es dann halt direkt um so eine krasse Sache geht. Ja, also weißt du, ich finde es auch nicht so ganz schlimm, was da passiert ist. Ich würde sagen, okay, komm, schwamm drüber, wir waren alle ein bisschen betrunken und ist nicht so schlimm. Aber ich nehme dich ernst, wenn du sagst, mir war das unangenehm. Also hast du auch das Recht, das deiner Schwester zu sagen. Vielleicht ist es ihr auch unangenehm und sie ist froh, wenn du den ersten Schritt machst und dann redet ihr beiden Mädels ein bisschen drüber und dann ist die Sache vergessen. Ja, aber es geht halt auch noch darum, dass, also wir in der Freundesgruppe, das ist jetzt halt auch einfach so eine Sache, wir haben uns auch alle seitdem halt noch nicht gesehen, es ist ja auch erst eine Nacht her, aber wie wir mit denen umgehen, weil das haben wir nun mal alle gehört und wir wissen jetzt halt nicht, also ich zumindest weiß nicht und ich denke mal, dass die anderen beiden, die unten mit mir auf der Matratze lagen, auch nicht wissen, was die machen sollen, also ich vermute, klar, wir können uns alle wiedersehen, aber es wird halt nicht so sein wie vorher. Ja, aber es ist ja auch nichts Dramatisches passiert. Ich vermute mal, dass die Jungs, die waren eher ein bisschen aber es wissen auf jeden Fall alle noch. Also ja, am Morgen danach war es schon ziemlich schockierend. Ich vermute mal, dass man gar nicht mehr drüber spricht und nach einer gewissen Zeit ist der Gras drüber gewachsen. Ja, vielleicht bei den Freunden, aber mir und meiner Schwester ist es halt nochmal so eine Sache. Ich so. Finde, was vergisst man einfach nicht. Nee, und deswegen musst du deinen Mund aufmachen. Ja, aber was soll ich denn sagen? Das, was ich hier gerade gesagt habe. Dass dir das unangenehm war, dass du gerne ein paar Worte mit ihr reden würdest über den Abend und dir wäre es unangenehm gewesen. Mal sehen, was sie dann... Ja, aber ich denke mal, so gut kenne ich meine Schwester ja, sie wird das halt einfach abblocken, sie wird halt einfach sagen, ja, Lisa, darüber reden wir nicht. Okay, aber dann hast du es zumindest versucht. Ich glaub, ja, aber dann bin ich ja immer noch nicht weiter, dann ist es für mich ja immer noch unangenehm und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil für mich war das einfach mega schockierend. Okay, aber mach doch mal erst den ersten Schritt. Ich glaube, du hast doch zu viel Respekt vor deiner Schwester. Mach mal den ersten Schritt. Viel zu viel Respekt. Viel zu viel. Problem. Deswegen, ja, dann wenn das so ist, dann tritt jetzt mal endlich ein bisschen selbstbewusster auf und sagst, das war für mich nicht eine Kleinigkeit. Ich fand das richtig, richtig blöd, was da gelaufen ist. Wenn du es wirklich so empfindest und ich höre das raus, dass du das so empfindest, dann sag ihr das. Ja, das so. Ist halt das Problem. Sag ihr das massiv und klar. Aber ich habe halt Angst, dass das Verhältnis danach von uns schlechter wird. Nein, aber denkst du, das Verhältnis wird besser, wenn du das runterschluckst, dieses Mist? Ja, dann bemerkt ja quasi keiner. Ja, aber du bemerkst es ja. Ja, das ist ja das Problem, aber ich lasse das ja nicht raus. Also bei mir fällt das dann halt einfach nicht auf, weil ich... Ja, aber halt es tut dir nicht gut. Erstens kann ich sowas halt gut vertuschen und zweitens will ich halt einfach das Verhältnis von meiner Schwester und mir nicht ja, gefährden. Ja, aber du sollst es ja nicht vertuschen und wenn man Sachen immer wieder runterschluckt, wirkt sich das langfristig auch auf eine Beziehung, ein Verhältnis aus. Mensch, Lisa, also mach doch nicht einfach, dass ich einfach hingehe. Ja, aber du hast doch überhaupt gar nichts zu verlieren. Ich finde, das ist das Normalste der Welt, sowas zu sagen. Auch wenn ja, aber sie es ist halt irgendwie eine krasse Nummer, finde ich jetzt. Also, ja. Dass man neben seiner Schwester ja. Sex hat. Okay, ja, sag's ihr so. Sag ihr, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich finde, auch wenn du etwas Alkohol getrunken hast, hättest du dich da zurücknehmen müssen, wo ich mit den anderen Jungs im Zimmer war. Ist ein Standpunkt, den muss man nicht teilen, aber den kannst du haben und den hast du ja auch, weil du so empfindest. Ja. Lisa. Oh Gott. Wie kommt denn das, dass du so viel Respekt vor deiner Schwester hast? Ah, das hatte ich schon immer. Also es ist eigentlich schon immer so. Das hat sich irgendwie so ergeben. Aber du wirkst selbst sehr, sehr tough und selbstbewusst. Wie kommt das, dass gerade der Schwester gegenüber das dann so anders ist? Also ich weiß auch nicht, ich glaube, bei uns wird das einfach so erzogen. Also bei uns, das war mir und meiner Schwester schon immer so. Also wir haben ein richtig gutes Verhältnis, aber sie ist halt die Ältere und das lässt sie halt voll raushängen. So, jetzt muss die kleine Lisa mal sich Land erobern, indem sie ja, dann mal... Ja. Das musst du machen. Das tut dir auch gut, selbst wenn sie zickig reagiert, aber dann hast du es mal gemacht. Und sie weiß einfach, dass bei dir auch mal eine Kritik kommen kann. Das finde ich auch wichtig. Vielleicht ist die ja, zu ich sehr... ich hoffe, dass sie das weiß. Nee, das wird sie dann schon merken, wenn du es so klar sagst. Vielleicht so in der letzten Zeit eures Lebens oder in den letzten Jahren hast du immer alles runtergeschluckt und dann hat die gedacht, naja, mit der kann ich es ja machen. Ja. Lisa... Ich drück dir die Daumen. Ja, das ist lieb. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ciao, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Skrupellos heute unser Thema. Ihr könnt auch natürlich mailen unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht zu lang mailen und unbedingt die Telefonnummer mit reinschreiben. Hier ist die Angelina, 54. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Domian. Angelina. Ist ja, dir ich wollte... Wegen dem Thema wollte ich was sagen. Ja. Also, ich war 34 Jahre verheiratet und habe die Hölle durchgemacht. Und hast die Hölle durchgemacht? Ja. Nur wegen eines skrupellosen Mannes? Ja. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt schon? Der ist verstorben 2012. Warst du froh, als er verstorben war? Nee, weil er hat mir sehr, sehr leid getan. Was war denn so schlimm in diesen 34 Jahren? Er war sehr depressiv, schon als junger Mensch. Okay, das ist belastend für den anderen. Aber inwiefern war er skrupellos? Er hat mich gewürgt, hat mir die Zähne vorne ausgeschlagen. Ah. Okay. Okay. Und hat mich beinahe mit dem Kissen erstickt. Mit dem Kissen? Ja. Und das zog sich die ganzen 34 Jahre hin, so ein Fall? Ja, so zwischendrin war mal Ruhepause, weil er zum Psychologe ich gezwungen habe, hinzugehen. Hat er Alkohol getrunken? Nee, gar nichts. Er hat nicht geraucht, nicht getrunken. Und du siehst dieses Verhalten im Zusammenhang mit seiner Erkrankung Depression? Mit seiner Mutter, sie war eine Lebefrau, die hat immer 6 Kinder abgetrieben und er hat immer ihr Liebhaber mitmachen müssen und alles und das hat sich dann in unserer Ehe ausgewirkt. Glaubst du, dass er, also die Vergangenheit... Er hat mir vieles erzählt und... Mhm. War er denn am Anfang er anders? Er hat versucht, ihm zu helfen, aber er hat sich am Anfang nicht helfen lassen. Als ihr euch kennengelernt habt, wie da war ein netter, zarter Mann, aber... Ein netter Mann? Ein netter Mann. Habt ihr Kinder? Ja, ein Sohn von 35. Das heißt, ein Sohn mit 14. Also 2 Kinder? Ja. Das heißt, die Kinder, vor allen Dingen der Ältere, hat das voll sein ganzes Leben mitbekommen? Ja, fast, ja. Du warst verletzt? Ja. Wie oft warst du verletzt? Also körperlich verletzt? Also einmal bin ich so verletzt worden am Ohr, weil er mir den Kopf an die Wand geschlagen hat. Da ich am nächsten Tag zum Arzt gegangen bin und Kopfschmerzen gehabt habe. Hast du es dem Arzt erzählt, was da passiert? Ja, er hat zu mir gesagt, ich soll es anzeigen. Aber ich habe es nicht selbst dazu gehabt. Was hast du nicht? Weil ich gewusst habe, wie er ist. Warum bist du überhaupt bei diesem Mann geblieben? Weil ich ihn sehr geliebt habe. Warum liebst du einen Mann, der dir so weh tut? Weil man Mensch, wo so in eine Krankheit drin ist, nicht verlassen darf. Du hast ihm das vergeben, weil er krank war? Er ist so viel von seiner Mutter verletzt worden. Er ist immer allein gelassen worden. Und ich wollte diesmal, habe ich gesagt, ich muss helfen, dass er nicht fühlt, dass er alleine ist. Das ist ja eine gute Einstellung. Nur irgendwann reicht's dann auch, ne, mit dem Helfen. Nach 34 Jahren ist er so ein Mensch. Ich habe nicht Verluste gern, ich habe es versucht, da hat er mir dann beinahe den Arm gebrochen. Wenn du da war ich 18 Jahre verheiratet, da hat er um mich gekämpft und hat gesagt, du musst dir Hilfe los, ich kann nicht mehr. Gab es denn noch? Heute ist er zum Psychologe dann. Gab es so helle Momente, wo ihm das klar war, wie er sich... Ja. Hat er sich dann mal entschuldigt bei dir? Ja, das hat er gemacht, weil er war, da hat sich auf seinen Sessel hingesessen und hat bitterlich geweint. Wenn du diese 34 Jahre so zurückschaust, was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Das Seelische. Hm. Das Seelische, kannst, nicht nur die körperliche Sache, sondern eher das Seelische. Kannst du das noch näher erklären, was er dir seelisch angetan hat? Weil ich bin mal vor Jahren mit 14 überfallen worden. Da habe ich, der Kopf ist mal kaputt gemacht worden. Und da habe ich Probleme mit dem, was zu behalten. Mhm. Oder mit dem Lesen habe ich Probleme. Mhm. Und so. Und da hat er mich immer fertig gemacht, weil er immer die Briefe und die Postfach immer mal gemisst hat. Also er hat sich quasi nicht nur lustig gemacht darüber, dass du dieses Handicap hast, sondern er hat dich richtig beschimpft deshalb. Ja. Obwohl du ja nichts dafür kannst. Ja, habe ich nichts dazu gekannt. Er hat dich gedemütigt. Ja, er hat dich niedergemacht, klein gemacht. Ja, und da war sexuell auch wahnsinnig aktiv und ich habe im Bett nichts empfunden, keinen Orgasmus bekommen. Er war trotz seiner Erkrankung und der Stimmungen sexuell sehr aktiv. Ja, wo er jung war. Das heißt, du hast das alles über dich ergehen lassen? Ja, weil ich habe Angst gehabt, alleine zu sein. Würdest du so weit gehen, dass er dich vergewaltigt hat? Ich habe immer Bauchschmerzen gehabt danach, ja. Und du hast keinerlei sexuelle Lust dabei? Nee, gar nichts. Aber ganz... Ich hab bloß gedacht, hoffentlich bleibt er bei mir. Hoffentlich bleibt er bei mir, hast du gesagt? Ja. Warum? Weil ich ihn geliebt habe. Weil er als Mensch, mit ihm hat man super reden können, wie sie so, da war intelligent, das war kein doofer Mann. Jetzt ist er das hat mich an ihm wahnsinnig fasziniert. Jetzt ist er 2012 gestorben. Ja. Wie alt ist er geworden? 55. Ja. An was ist er gestorben? Am schweren Herzinfarkt, weil er hat auch, er hat Karriere gemacht, er war Bauleiter. Mhm. Also es war sehr, da war ich sehr stolz auf ihn. Und hat ein sehr stressiges Leben dann wahrscheinlich ja, gehabt. Ja, ja, mit Sitzungen und alles Mögliche. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Ja, die haben am Parkplatz haben sie ihn gefunden. Ach so, das heißt, du warst gar nicht dabei. Arbeitsstelle. Du warst gar nicht dabei, als er gestorben. Nee, leider. Als die Nachricht kam, die kam ja dann völlig überraschend für dich. Ja, ja, ich bin zusammengebrochen, weil einen Monat vorher ist meine Schwester an Krebs verstorben. Einen Monat später ist mein Mann verstorben. Da war ich total fertig. Bist du dann dort hingefahren, um ihn nochmal zu sehen, wo er dann im war? Im Krankenhaus wollte, das Krankenhaus hat mich angerufen, dass ich ihn gerade zurückhole wollte, aber bis ich im Krankenhaus war, war er verstorben. Hast du ihn da habe ich nur noch tot im Arm gehabt. Mich wundert das sehr. Natürlich ist das immer ein schwerer Schlag, wenn man einen Menschen verliert. Aber die meisten Menschen haben ja zumindest eine zwiegespaltene Meinung. Wenn man so gelitten hat unter einer Person, dann sagen die Menschen ja, deshalb habe ich auch Angst vor Männern jetzt. Ich werde mich nicht mehr binden. Du hast Angst vor einem neuen Mann? Ja, sehr, sehr, sehr. Also, ich frage es nochmal, es war nicht auch ein Hauch der Erleichterung da? Nee, ich habe den Mann wirklich sehr vom Herzen geliebt. Jetzt sind 4 Jahre vergangen, seit 2012. Wie geht es dir denn heute, wenn du an den Verlust denkst? Ich bin noch schwer ich leide noch sehr. Was sagt denn dein Sohn, der Ältere? Ja, oder nee, sagen, ich frage erstmal, was sagt denn der Sohn zu der ganzen Mama? Mama, ich soll endlich loslassen. Was denkt denn der ältere Sohn über seinen verstorbenen Vater? Ich soll auch loslassen. Nee, was denkt der ältere Sohn über den verstorbenen Vater? Er hat es auch verstanden, weil sein Vater so depressiv war und alles. Er hat sehr gelitten und alles möglich, aber hat immer an seinen Vater kranke. Hat ihn geliebt. Hat er den Jungen auch geschlagen? Nee, er hat seine Söhne wahnsinnig gut behandelt. Mhm. War ein super, super Vater. Bloß mit Frauen hat er Probleme gehabt. Ist er dir denn treu geblieben in der Zeit? Nee, da war mit drei. Da hat man es echt nach 20 Jahren erzählt, dass er, wo man 3 Jahre verheiratet war, eine Geliebte gehabt hat. Mensch, Angelika. Angelina, nicht Angelika, entschuldige bitte, Angelina. Mhm. Ich finde, dass du viel, oder gut, du bist bei einer Psychologin, sagst du gerade, dass du dich viel mit dir beschäftigen musst, nämlich, und dir die Frage stellen musst, finde ich, warum bin ich so lange bei dem Mann geblieben? Warum habe ich so funktioniert? Warum habe ich mich so verhalten? Domian, du meinst, weil ob ich abhängig von ihm war oder so? Die Richtung, oder hörig war, sowas. Das war ich nicht. Mir hat er vom Herzen wehgetan, er hat mal Geschichte erzählt, wo jeder Mensch sagt, es gibt's doch nicht, dass eine Mutter einen Sohn sowas antun kann. Alles, glaube ich, alles, Angelina. Aber in dem Moment, ich sag's jetzt mal ganz plump, wo ich zum 5. Mal einen in die Fresse von jemandem kriege, ist mir dessen Vergangenheit driss egal. Ich sag's jetzt mal ganz, ganz plakativ, da wäre ich weg. Bei allem Mitgefühl. Das habe ich mir auch schon gesagt, hier die Frau geht wegrennen. Man hat immer zu mir gesagt, dann geh doch. Aber ich bin nicht gegangen. Was sagt denn deine Psychologin? Die sagt zu mir, ich hätte mich total aufgeopfert. Mhm. Spricht die auch von einer Abhängigkeit? Nee, sie sagt, es wäre eine Mitleid gewesen. Mhm. Und man soll als Mensch nicht so viel Mitleid rüberbringen, weil der andere hat nicht weniger Mitleid mit dir. Wenn du jetzt dein Leben zurück betrachtest, findest du, dass das alles so, oder anders, würdest du dich genau so wieder verhalten, wenn du nochmal anfangen könntest? Das weiß ich nicht, Domian. Weil, das weiß ich wirklich nicht. Mhm. Weil ich habe früher auch immer andere Menschen geholfen und trotzdem hat es mir immer wehgetan. Ich bin so vielleicht als Charaktertyp. Weißt du, Menschen, die ein großes Mitgefühl haben, finde ich ganz toll. Und das ist eine ganz große Gabe. Ich tue jetzt gerade jemand helfen, der ist ein Ehepaar. Sie sind mäßig und jetzt tue ich die nächste Woche mit meiner Freundin die Wohnung entrümpeln, dass die wieder normal leben können. Aber Das Mitleid, das ist bei mir die Art, mein Mensch. Ja, das finde ich auch ganz toll, aber das Mitleid darf nicht dazu führen, das Mitgefühl darf nicht dazu führen, dass man sich selbst aufgibt und zerstört. Und leidet deshalb. Leidet. Ich habe ein Leben lang gelitten. Mhm. Auf das kommt es auch nicht mehr drauf an. Ach, Angeline, du bist 54. Nee. Du wirkst so niedergeschlagen. Ja, weil ich den Menschen nicht Hilfe gekannt habe. Das ist das Schwere an der ganzen Sache. Glaubst du denn, dass du zumindest den Verlust in einem bestimmten Maß jetzt verwunden hast, dass der Mann weg ist? Nee, ich würde ihn am liebsten zurückholen wieder. Und schütteln, dass er, sag ich, sage, dann denk doch mal als normaler Mensch. Okay, aber du hattest 34 Jahre Zeit, ihn zu schütteln. Du würdest ihn gerne zurück. Das habe ich nicht als Frau gehabt. Du würdest ihn gerne wieder zurückhaben und genau so ein Leben führen? Nee, ich würde ihn schütteln. Ich würde sagen, jetzt muss dein Leben ändern. Angelina, ich finde, du musst dein Leben jetzt ändern, damit du... Das ist aber schwer, Domian. Aber damit du jetzt in der neuen Lebensphase etwas vom Leben hast. Ich habe mich immer für die Familie, war ich da. Mhm. Ich habe mich für nichts anderes gekümmert. Und das muss, auf einmal ist alles weg. Naja, du hast ja deinen Sohn, dann 14 Jahre. Ja, klar, aber die Familie selber, das ganze Paket. Ich finde, das ist schon eine große Aufgabe, dass du dich um deinen 14-Jährigen kümmerst. Ich liebe also Steven über alles. Hast du denn das Gefühl bei deiner Psychologin gut aufgehoben? Ja. Sie ist auch manchmal bei mir zu Hause. Weil ich habe auch Probleme vorzugehen unter Menschen. Mhm, verstehe. Hallo? Jetzt ist die Leitung weg. Ich sage jetzt mal Folgendes, wenn die Angelina uns... via Fernsehen und Radio hört. Ich habe dir das ja jetzt grob schon meine Meinung gesagt, dass ich dir sehr wünsche, dass du ein neues Leben beginnen kannst und auch vielleicht wieder Lebensfreude findest. Insofern ist der Schritt, bei der Psychologin zu sein und sich da genau betreuen zu lassen, schon sehr gut. Dennoch möchte ich, dass wir dich gleich nochmal anrufen und dann kann mein Psychologe, der Jürgen, auch nochmal ein paar Worte mit dir sprechen. Liebe Angelina, alles Gute wünsche ich dir. So, wir haben 1.32 Uhr und es geht weiter mit dem Mario, der ist 28. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian, grüß dich, hi. Hallo, Mario. Hi, das Thema ist ja Opfer, also eine Opferrolle und gleichzeitig auch der Zerstörer. Also das heißt, ich fühle mich beide. Aha, genau. Also du bist Täter und Opfer sozusagen in einer Person. In einer Person, genau. Also ich fühle mich als Opfer und Täter in einem. Fangen wir mal an mit, wo bist du Opfer? Wo und wann bist du Opfer? Also es ging ja darum, um Frauen, Thema Frauen. Ja? Frauen. Also es geht ja um permanentes Ausnutzen. Ja. Und wie gesagt, ich habe schon in jungen Jahren halt mir angeeignet, Psychologie. Das heißt, jeder hat ein Hobby gehabt mit Fußball, Selbstverteidigung. Und ich habe mir halt die menschliche Psychologie angeeignet. Mhm. Sprich Verhalten, Bewegung, Atembewegung, alles mögliche, also alles, was der Menschen halt quasi auffällt. Mhm. Und das habe ich halt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt halt alles perfektioniert. Und mit dem Ziel? Mit dem Ziel? Mit dem Ziel, die Frau zu zerstören. Nicht die Frau ins Bett zu kriegen, sondern die Frau zu zerstören. Beides, das muss ja eine Win-Win-Situation sein, das muss sich ja lohnen, ne? Kannst du irgendwie deinen Hörer anders halten? Du klingst so weit weg und dosig. So, hörst du mich besser? Ja, viel besser. Okay, super. Ja. Also mein Ziel ist es, die Frau zu zerstören. Also nachdem ich die im Bett bekommen habe, auch psychisch zu vergewaltigen. Das heißt, jetzt nicht mit irgendwelchen Stalkereien oder so, sondern halt etwas charmanter. Warum? Ne? Ja, warum? Ich habe letztens eine kennengelernt, die war halt beflügelt und sagte zu mir, sie hätte einen Typen, beziehungsweise ihren Ex, der wäre ihr hinterhergelaufen und er hätte wiederum vor ihr geweint und gebettelt und gewinselt und gesagt, bitte verlass mich nicht. Mhm. So, und sie wiederum hat dann gesagt, nee, ich habe schon einen anderen kennengelernt. Nämlich dich? Ne? Genau, nenne ich mich. Richtig. Das kam ja alles spät. Ich habe das ja im Nachhinein erzählt bekommen. Mhm. So, ne? So, und die hat dann halt in der Zeit einen anderen kennengelernt und er sagte wiederum, Hauptsache du verlässt mich nicht, ich bleib trotzdem bei dir. Du machst mit dem was und Hauptsache du kommst wieder zurück. Aber natürlich auch am Weinen und Tränen, aber der Junge jetzt, ja, der Mann, ne? Voll unter Tränen und Weinen und hast nicht gesehen. Und die nur am Lachen gewesen, das hat die einfach nur beflügelt, ne? Und wenn ich Menschen in die Augen gucke, die Augen verraten ja viel, ne? Die verraten ja nicht nur Trauerkeit, Glückseligkeit, sondern die Augen verraten einem sehr viel. Ja. Und weiß nicht, das sah so aus, ob sie das aufgegeilt hätte. Und das und sowas macht mich wiederum verrückt, ne? Dass es Menschen gibt, die anderen Menschen wehtun und die sehen mich dann in dem Fall als Robin Hood. Ne? Ach so, du übst quasi Rache für die anderen Männer. Genau. Also die sich nicht wehren können, die Rolle nimmst du ein, um den Frauen eins auszuwischen. Genau, aber vorher, wenn ich sehe, dass das die reinste Person auf Erden ist, die packe ich nicht an. Das heißt, dann sage ich, die hat es nicht verdient und ziehe dann weiter. Das heißt, wenn eine Frau dir als guter Mensch erscheint, lässt du sie in Ruhe. Genau. Aber du gehst mit ihr ins Bett, das schon. Ich sag mal so, ich spiele ja immer mit offenen und ehrlichen Karten. Ich sage immer, hör zu, ich kann dir die Zukunft nicht versprechen, da ich nicht weiß, was morgen oder heute passiert. Wir nehmen die Zeit jetzt, was heute ist, aus und gucken, was die Zukunft uns bringt. Bis ja nichts gelogen ist, ne? Okay, das heißt, du versprichst dir nichts Großes, aber gehst schon mit ihr in die Kiste. Ja. Wie jetzt noch mal ein bisschen Butter bei die Fische, wie zerstörst du denn die Frauen dann? Ja, ich fange halt klein an, häppchenweise, ne? Also am Anfang bin ich halt der beste Zuhörer, quasi ein Romantiker, also ein Macho, eine Mischung zwischen Romantiker und Macho. Ja, okay, das habe ich schon kapiert. Aber dann. Genau, ich bin der beste Zuhörer. So, und dann. Das heißt, das geht ja eine ganze Zeit lang. Die ersten paar Wochen sind die Kennenlernphase. Mhm. Die zweite, dritte, vierte Woche ist man quasi der Charmeur, der Liebhaber, wo alles gut läuft. Mhm. Und ab dann ist man dann eines Tages urplötzlich einfach, ich sag's mal in meinen Worten, asozial. Ja. Es pisst einen alles an. Ist egal, was sie macht. Ja. Wenn wir was Gutes machen, dann bin ich einfach nur abgefuckt, angepisst, angewidert, ne? Und ich provoziere dann extra in dem Augenblick einen Streit heraus, hau dann ab, verpasse ihr ein schlechtes Gewissen, melde mich zwei Tage lang nicht. Zwei Tage lang hat sie Zeit, weil vorher hat man ja eine nette Zeit verbracht, ne? Zwei Tage lang macht sie sich dann die Gedanken, boah, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und am dritten Tag ruft sie mich dann wieder an und dann ist wieder alles Roger. Und das lassen die Frauen mit sich machen? Ich sag ja, wenn du ein guter Koch bist, dann kannst du auch ein Essen vom Vortag servieren. Das hängt davon ab, wie geschickt du bist. Sind so Sprüche. Du könntest auch Frauen stoßen, die dir was anderes erzählen, wenn du dich so benimmst. Pass auf, Domian. Ich hab, also, nur noch mal kurz zu halten. Scheiße behandelt, kopfmäßig kaputt gemacht, einen Monat nicht gemeldet, plötzlich tauchte ich wieder auf. Dann habe ich einfach irgendwelche Sachen erfunden. Ich musste weg. Ich musste dringend dahin. Sowas gibt es. Was denkst du eigentlich überhaupt über Frauen? Grundsätzlich über Frauen? Also, ich sag mal so, ich liebe sie gleichzeitig. Ohne Frauen kann ich nicht. Aber auch irgendwie denke ich mir so, die brauchen auf jeden Fall eine Lebenslektion. Ne? Es gibt Frauen. Generell sprichst du. Gerade hast du gesagt, die guten Frauen. Die guten packe ich nicht an. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber warum verliebst du dich nicht mal in eine gute Frau und hast deine Ruhe? Domian. Wir wollen jetzt mal realistisch sein. Wie viele Frauen hast du in deinem Leben kennengelernt und wie viele waren korrekt zu dir? Es gab schon einige. Pass auf, und wer war derjenige, der mal hinterherlaufen musste? Ich wette mit dir, du. Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt. So, die Realität. Pass auf, Frauen sind einfach gnadenlos. Das fängt schon damit an, wenn die mit dir Schluss machen wollen, die kehren in sich hinein. So, die gehen die ganze Prozedur durch, kopfmäßig. Ja. Die hauen nicht einfach von heute auf morgen ab. Ne? Ich habe so Probleme mit, wenn du das so verallgemeinerst. So kann man nicht reden. Du kannst nicht alle Frauen und alle Männer über einen Kamm scheren. Aber ich wollte dich noch was ganz anderes fragen. Ja, wo bist du denn Opfer? Opfer in dem Sinne als Mann. Dass es Frauen gibt, die sich beflügeln und sagen, boah, es gibt noch Männer, die Schlappschwänze sind und die hinterherlaufen. Warum bist du persönlich Opfer? habe ich nur gerade gesagt, da fühle ich mich persönlich als Opfer, wenn ich sehe und höre. Wenn andere Menschen kaputt gemacht werden müssen, nur damit die sich auch dann denke ich mir, okay, du willst diese Chose, du ziehst diese Aktion durch, dann kriegst du es von mir, aber nur in Perfektion. Mensch, Mario, ich würde dir einfach sagen, werd mal ein bisschen locker. Du bist ja unglaublich verkrampft und verkantet in deiner Lebenseinstellung. Hast du so üble Sachen früher erlebt? Und du wüsstest, was ich alles erlebt habe, aber das sind auch andere Themen. Wie gesagt, Thema ist ja, für mich war es ja nur Frauen, dass sie eine Lektion brauchen, eine Lebenslektion. Und ich sag dir nur eins, es beflügelt mich, die kaputt zu machen. Wenn ich die sehe, dass die winseln, dann geht mein Herz auf wie eine Rose. Ja, aber das ist doch scheiße. Ja, scheiße für die, gut für mich, ne? Ja, es ist auch nicht gut für dich. Letztendlich, was hast du persönlich davon, eine Frau, die einen anderen Mann schlecht behandelt hat, dass du diese Frau fertig machst? Das ist doch eigentlich ziemlich klein und wurstig, finde ich. Ja. Außerdem bist du niemals in einer guten, entspannten Situation. Du bist immer im Kampfmodus. Das ist doch nicht gut. Ja, im Leben braucht man eine Herausforderung, ne? Und ich sag dir eigentlich, du hast so viele Sprüche drauf, Mensch. Also es gibt keine Menschen, die nicht knackbar sind. Jeder Mensch ist knackbar. Knackbar ist die Psyche. Man muss wissen, wie man vorangeht. Auch du, Domian. Weißt du was? Du kettest wirklich einen Spruch an den anderen hintereinander dran. Ja, so bin ich. Wie kaputt machst du die Frauen denn dann? Wir haben da gerade gar nicht weitergeredet. Ja, wie kaputt? Das fängt damit an, dass sie nicht mehr essen können, nicht mehr reden können, Schlafstörung, permanentes Anrufen, ignorieren. Und sobald es denen wieder besser geht, sobald die diese Phase überwunden haben, man ist ja vom Leben quasi verschwunden. Und dann taucht man plötzlich wieder auf. Wann lässt du sie denn dann endlich in Ruhe? Wenn sie einfach nicht mehr kann. Wenn sie einfach nicht mehr kann. Was heißt das, sie kann nicht mehr? Nervig, man sieht das einfach. Die kann einfach nicht mehr. Wenn sie in der Psychiatrie landet, oder was? Ja, so ungefähr. Also, muss ja nicht unbedingt direkt in der Psychiatrie sein. Wenn es familiäre Behandlungen sind, wenn sie einfach mal kurz mal Mario, ist mir unsympathisch. Bitte. Ist mir unsympathisch. Was soll das? Okay, pump deine Energie in irgendwelche anderen Sachen, aber das ist doch tief asozial, was du da machst, Mensch. Ja, so bin ich halt nun mal. Gut, du bist ein junger Kerl wie gesagt, 28. Da kann man sich ja noch schön ändern. Pass auf, du bist ja voll verbissen in diese Sache. Ja, tut mir leid. Ich bin wie Robin Hood. Ja, Robin Hood, das hört sich ja super an. Ich finde, das hört sich überhaupt nicht super an. Weißt du, was ich auch finde, was da rausklingt? Eine ganz tiefe Verachtung von Frauen. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Am liebsten würde ich die wirklich nicht, also kopfmäßig kaputt machen, so dass sie noch leben können. Ne? Sag's nicht weiter. Wenn du so eine schlechte Meinung von Frauen hast, dann halte dich doch fern von Frauen. Nee, auf keinen Fall. Nein, ohne Frauen kann ich nicht. Das ist wie Sauerstoff zum Atmen. Du kannst doch nicht meinen Sauerstoff wegnehmen. Das geht doch nicht. Warst du mal in einer Beziehung? Ja. Wie lange? Lang genug. Sag mir denn die Zeit. 6 Jahre. Wow. 6 Jahre? Ja, 6 Jahre. Und wie erging es dir in dieser 6-jährigen Beziehung? Ich sag mal so, wie jeden, auf und ab, wie im Berg. Mal war es gut, mal war es schlecht. Und am Ende war es futsch. Ne? Hast du die Frau geliebt? Ich sag mal so, jeder hat irgendwann mal irgendwas geliebt. Ne? Sag doch nicht immer so Allgemeinplätze. Hast du die Frau geliebt? Ja, ich sag mal so. Warst du glücklich eine Weile mit der Frau? Glücklich auf jeden Fall, ja. Dann müsste ich ja lügen. Ne? Das heißt, zu dem Thema zurück. Ich habe die wieder kaputt gemacht, ne? Nachdem sie mit mir Schluss gemacht hat, habe ich sie dann irgendwann mal wieder, dann habe ich sie einfach liegen lassen. Einfach links liegen lassen. Hm. Na, wie gesagt, so geht das. Ne? Mario. Und die Freunde, die jetzt zuhören, die wissen ganz genau, die kennen meine ganze Lebensgeschichte und genauso habe ich das durchgezogen. Ich glaube dir das. Okay. Ich habe jetzt gesagt, was ich davon halte. Bin etwas erschrocken. Mit dir würde ich gerne mal ausführlicher reden. Das können wir leider hier nicht machen. Da gibt's glaube ich noch viele Aspekte zu besprechen. Also Domin, nimm's mir bitte nicht übel. Für mich war es nur wichtig in der Show, also beziehungsweise hier mich auszusprechen. Ja. Kopfmäßig geht's mir gut. Wie gesagt, ich habe meinen Meister gemacht. Also ich bin auch im Beruf tätig. Ja. Wie gesagt, das ist so ein Ausgleich. Es gibt Leute, die hier Fußball gucken, sind Hooligans, ne? Ja. Und im normalen Alltag sind die ganz normal am Arbeiten. Wie gesagt, mir geht's gut. Das heißt, mein Psychologe willst du gar nicht haben. Nein. Wie gesagt, also die Psychologen, die ich mit denen gesprochen habe. Jetzt nicht wieder ein Allgemeinplatz. Wie gesagt, nee, ich fühle mich pudelwohl. Alles cool. Ich danke für deinen Anruf, Mario. Ich habe mich zu bedanken. Alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Was denkt ihr davon? Darüber? Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist Frank. Frank ist 50. Hallo, Frank. Hallo, Domian. Hallo, Frank. Hast du gerade mitgehört? Ja. Und? Was denkst du über den Anrufer? Du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, ob er die Frau in die Psychiatrie bringen will. Und in dem Bereich, wo Familienberatung, das ist ein anderes Thema als das, wo wir gleich drüber sprechen, da werden ja leider Gottes viele, viele Menschen halt in familiären Problemen kaputt gemacht und auch durch Jugendamtsmitarbeiterinnen unschuldig in die Psychiatrie verbracht. Es war ja von euch, von der ARD mal vor 2 Jahren oder so eine Erkenntnis, 220.000 Menschen werden jedes Jahr unschuldig in die Psychiatrie abgeschoben, weil die so viel wissen. Ja. Gut, Frank, jetzt aber zu dir. Du hast auch zu dem Thema skrupellos angerufen. Warum? Genau, also ich bin selbstständiger Umzugsunternehmer und ich habe unwissentlich 17 afghanische Menschen in meinem LKW transportiert. Ach du Gott. Zumindest vom Ladeort in irgendwo Rosendal in Holland bis zum Fährhafen Hook von Holland. Wie viele Kilometer? Das waren so 80 bis 90. Das geht ja noch. Ich hatte gerade die schlimmen Bilder vor Augen damals in Österreich, als die Menschen verdurstet oder erstickt sind da in diesen Autos, in den eingeschlossenen Autos. Domian, das ist den Menschen erspart geblieben. Ja. Weil die die Institutionen hier, in dem Fall die Stena Line, das heißt die Fährgesellschaft, die sind natürlich darauf trainiert, auf gewisse Randbedingungen zu gucken. Und die hatten das Kriterium, ich habe mit Bargeld bezahlt, weil der Kunde hat mir einen Spesenvorschuss gegeben. Ach, du wolltest mit dem Auto rüberfahren nach England? Ja, das war mein Auftrag. Das war dein Auftrag. Und du quasi solltest, die Hintermänner wollten diese 17 Flüchtlinge mit deinem Auto reinschleusen nach England. Ja. Okay, erzähl mal weiter. So, und da hat die Fährgesellschaft halt gesagt, weil ich keine Reservierung hatte und in Bargeld bezahlt, der Maréchaussee, das ist die holländische Grenzpolizei, die sollten doch mal bei mir etwas genauer gucken. Dann haben sie die Frachtpapiere in Empfang genommen und gefragt, mal das Auto aufzumachen. Habe ich mir gar nichts bei gedacht, den LKW aufgemacht. Und dann sprang so ein agiler Zöllner da hoch, kletterte auf die Ladung und bis hinten durch. Und dann rief er nur zu seinen Kollegen, Fremdlinge. So, und ich habe da schon so ein Bauchgefühl gehabt. Aber im Prinzip war ich überrascht und dann habe ich gefragt, was ist los? Dann kriegst du erstmal überhaupt keine Information. Ja, und dann hatten die netten Menschen, die waren dann direkt zu zweit oder so, die haben mich zur Seite vom Auto getan. Das heißt, ich habe die Menschen auch zu keiner Zeit gesehen. Und was glaubtest du denn eigentlich, was in deinem Auto drin ist? Ich glaubte das, was ich da reingetan habe. Was hattest du reingetan? Also, ich sag mal, die Vorgeschichte war, ich hatte von Deutschland eine Anfrage bekommen, ob ich auch von Holland nach England fahren würde. Dann habe ich gesagt, klar. Und da ging es um eine Anfrage, einen Umzug zu machen. Das waren Mitarbeiter von einer Firma von da hinten. Und dann hatte ich gesagt, ich muss nur gucken, welche Bedingungen zollmäßig und so weiter es da gibt. Dann habe ich mich da vorbereitet, dreifache Liste, wo jedes Möbelstück aufgeschrieben werden musste. Und, das heißt, du hast das Auto vollgeladen mit Möbeln, mit Umzugsgegenständen? Nee. Das war der eigentliche Auftrag. Und wo ich dann in Holland angekommen bin, zum Ladeort, dann hat sich gefragt, wo muss ich denn hier rein, welche Einfahrt, da waren irgendwelche DHL-Lager. Und dann sagt er, nee, wir müssen noch weiterfahren. Das war natürlich rückblickend eine Möglichkeit, um halt den wahren Standort zu verschleiern, weil ich nutze ja natürlich ein Navigationssystem. Ja, und dann haben die mich da in eine andere Lagerhalle, das war so ein kleines Industriegebiet, dann da reingeführt. Und in der Halle kam ich dann die nächste Nachricht, der Umzug, der würde heute nicht stattfinden, aber da wäre eine alternative Ladung, das müsste da schnell nach England rüber, diese Styroporplatten, Aluminium kaschiert, mit Klebefolien mit dabei und so weiter. Aber dann haben die diese Ladung eingeladen in den LKW, dort wo du standest? Genau. Und als Fahrer, sage ich mal, packe ich mein Auto natürlich selber, damit da während der Fahrt nichts passiert. Mhm. Dicht an die Ladebordwand, 8 Paletten, dicht an dicht. Die waren 1,20 Meter breit. Aluminium, sagst du, oder? Nee, Styroporplatten oder Styrodur, also so hochwertige Platten mit ja. Aluminiumkaschierung. Ja, okay. Mit Folie. Industrieware. Mhm. Mhm. Und ja, der LKW war komplett voll. Und ich habe das auch hinten so ein bisschen verschnürt, gesichert, Ladungssicherung. Und ja. Dann hatten sie mich eingeladen zu einer Pizza, weil die dachten, die Fähre für 6 Uhr, die würde ich gar nicht mehr schaffen. Mhm. Und dann sollten wir die Zeit nutzen. Ja, dann haben wir ein bisschen Quetsch gemacht, neue Weltordnung und hin und her. Du warst Pizza essen und die haben heimlich die Leute reingeladen? Sie. Und die hatten, und der Wagen war nicht abgeschlossen hinten, das konnte man nicht abschließen ja. Oder wie auch immer. Ja, also das war situationsbedingt, die hatten mir den Lieferschein gegeben, dann hatte ich den Lieferschein nur, die Fahrerkabine ist ja ein bisschen höher, reingeschmissen, habe den Schlüssel vom Zündschloss abgezogen und ich habe einen Verriegelungsschalter, dass ich die Hydraulik für die Bedienung von der Laderampe ausschalte, Dann habe ich nicht ausgeschaltet, aber ich hätte auch nie vermutet, dass... Also eine ganz ausgebuffte Aktion war das? Ja. Dann haben die armen Menschen da hinten reingefercht. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal zurück. Die holländische Polizei hat dich festgehalten. Die haben gesagt, Fremdlinge. Und du hast die Menschen gar nicht gesehen. Und wahrscheinlich kamst du doch sofort in Verdacht, dass du mit schuldig bist an der ganzen Sache. Ja. Und denjenigen, den sie am Schlawittchen haben, der ist der Generalverdächtige. Und was ich an der gesamten Situation bemängel, was ich nachher im Laufe der Ermittlungsgeschichten hier erlebt habe, alle anderen, die sind für die Ermittlungsbehörden total uninteressant. Mhm. Ob das jetzt die Hinterleute in Jalalabad in Afghanistan waren, die hier zweimal ein Laden im Wert von 40.000 Euro übernommen haben. Mhm. Und die Läden, die gibt es ja weiterhin. Das heißt, die Schleuserköpfe, Köpfe, wie immer. Weiterhin geschätzt. Wie immer, leider Gottes wie immer. Aber nochmal zu dir. Wie hast du denn deine Unschuld beweisen können? Im Moment noch gar nicht. Ach, das läuft alles noch? Das läuft noch. Ich bin nach 3 Monaten auf dem Haftprüfungstermin, bin ich dann rausgekommen, obgleich die Staatsanwälte... Wie, du warst 3 Monate in U-Haft? Ja, vom 3. bis 9.6. Ach du lieber Gott. Ja. Und das heißt, 3 Monate liegt das Geschäft still, 3 Monate keine Einkommen für mich, meine Familie, für meine Mitarbeiter, deren Familien. Wie viele Mitarbeiter hast du? Ich sag mal, ich habe temporäre Mitarbeiter, aber das sind schon 5-6 Stück. Ja, bist du denn jetzt wieder in Deutschland im Moment? Ja, ich bin in Deutschland. Und musst aber abrufbereit sein für eine Verhandlung oder wie geht das jetzt? Richtig. Ja. Und das war auch der Grund, warum die mich die ganze Zeit nicht rausgelassen haben, weil als Deutscher wirst du ja in Holland diskriminiert. Du hast in Holland keinen festen Wohnsitz und Aufenthaltsort. Und obwohl wir Europarechte haben, Gesetze, habe ich ja einen festen Wohnsitz in Deutschland, also innerhalb von Europa. Mhm. Aber das ist total egal. Mhm. Ja, und deswegen haben die mich 3 Monate festgehalten. Boah, wie schockierend. Ist das schockierend? Glaubst du, dass auch diese Polizisten, die das festgestellt haben, dass die auch glaubten, dass du Bescheid wusstest? Also ich habe dann natürlich immer meine Unschuld beteuert und irgendeiner hat dann auch sich abfällig geäußert, sagte, ja, das wissen wir schon oder so. Mhm, Irgendwo hatte ich dann nochmal durchgehört, auch im Gefängnis nach, obwohl die sich keine Meinung leisten dürften. Die würden mir da nicht glauben. Wie geht denn das jetzt? Das wird doch in Holland verhandelt, vor einem holländischen Gericht. Ja. Dann musst du dir einen holländischen Anwalt nehmen oder wie läuft das? Ja. Mhm. Also in Holland kriegst du auch bei solchen hochkarätigen Straftaten oder Straftatverdachten kriegst du einen Pflichtverteidiger. Und das ist genauso, wie es in Deutschland funktioniert. Die Pflichtverteidiger, die werden ja vom Staat bezahlt. Ja. Und das heißt, die arbeiten nicht für dich als Menschen, sondern für den Staat. Okay, aber in diesem ernsten Fall, wo es um deine ganze Existenz geht, solltest du dir vielleicht selbst einen Anwalt organisieren, der für dich arbeitet. Ja, also nach, ich weiß nicht, 4 Wochen müsste ich rekonstruieren, da hat er sein Mandat selber niedergelegt, weil ich ihm schriftlich Fragen gestellt habe, ob er den Antrag auf Herausgabe meines LKWs gestellt hat, das Geld, was sie eingenommen haben und mein Telefon. damit mein Geschäft in Deutschland weitergeführt werden könnte. Das haben die nicht gemacht, also dieser Anwalt nicht gemacht. Im schlimmsten Fall, was könnte passieren? Im schlimmsten Fall eine Verurteilung auf Schleusung. Hier steht maximal 10 Jahre, weil ich aber nicht vorbestraft bin. Könnte es, ich weiß nicht, vielleicht 2-3 Jahre dann vielleicht mit einer Bewährung oder wie auch immer ausgelegt werden. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist ja wirklich ungeheuerlich. Frank, ich glaube dir das, wie du es jetzt geschildert hast. Und das tut mir dann natürlich entsprechend wahnsinnig leid. Und das ist ein Beispiel, wie man in sowas hineingezogen werden kann als völlig unschuldiger Mensch. Ja, aber das Perverse daran ist, dass die Menschen, die 17 Menschen, nach 4 von denen sind verhört worden über die Nacht, dann sind die alle in ein Flüchtlingsauffanglager abgeschoben worden. Mhm. Illegale Menschen, Wirtschaftsflüchtlinge, die sich gar nicht in Holland aufhalten dürfen, die sind dann nicht erkennungsdienstlich behandelt worden, die setzt man einfach nur wieder illegal aus. Das heißt, der holländische Staat, der macht selber Straftaten, das, was man mir vorwirft, und die hatten freundlicherweise einen Notizzettel mit einer holländischen Nummer von einem dieser Schleuserkontakte denen wieder mitgegeben, damit die sich dann da wieder raustelefonieren konnten, damit die in andere LKWs reinspringen oder. Unfassbar. Das ist eine Masche. Unfassbar. Frank, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da unschuldig rauskommst, so wie du es bist, und dass der Spuk kein Ende hat bald. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Gute Ciao. Nacht, tschüss. Und hier ist die Tina. Tina ist 33. Guten Morgen, Tina. Morgen. Hallo, Tina. Bist du skrupellos? Nee, ich bin nicht skrupellos. Aber dir ist was passiert? Nee, mir ist nichts passiert. Nee. Ich wollte eigentlich für den Anrufer, also davor, der hier die krasse Meinung hatte mit den Frauen. Mario. Dass man die psychisch hätte, müsste fertig machen und den Denkzettel verpassen und ob er vielleicht mal so weit gedacht hat, dass die vielleicht aufs Fenster springen, sich das Leben nehmen oder dass es so weit dann halt geht und ob er damit Familien zerstören möchte. Also und das sind Kinderspielerchen, was der da macht. Und Das hat dich schockiert, mich auch. Ja, total. Also und die Aussage und wie selbstverständlich, dass man so mit Frauen umgehen müsste. Und wer ist denn bei mir, liebe Frau? Wahrscheinlich nur seine Mutter und seine Schwester und der Rest sind eh alles. Punkt, Punkt, Punkt. Also so kam er auf jeden Fall rüber. Und da soll man 3 Meter weiter denken. Ja, und klar ist mir was passiert. Ja, bei mir ist letztes Jahr irgendwie oder vor 2 Jahren die Freundin aus dem Fenster gerissen. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, sonst verstehen wir dich nicht. Ach so. Ja, klar ist was passiert. Bei mir ist die Freundin vor 2 Jahren aus dem Fenster gehüpft und da weiß bis heute keiner, wieso, weshalb, warum. Ja. Und da stellt man sich natürlich auch so eine Frage, ob da nicht irgendwelche... Ja. Ich bin nur immer auch so, ich stehe da so fragend, dass sich Frauen überhaupt mit solchen Typen, auf solche Typen einlassen. Die denken wahrscheinlich immer so, sie können das ändern oder sie denken, ja, aber sie sind das ganz Besondere. Ab einem bestimmten Punkt muss auch den Mädels klar sein, was da los ist und dass sie die Na, nicht, wenn sie keine anderen Leute haben, wo sie hingehen können. Bitte? Wenn sie keine anderen Leute haben, wo sie hingehen können. Naja, und der die so abschottet mit seiner ganzen Art und Weise. Ja, ja. Mit diesem Psychoterror, wie lange hören sich das denn Freunde an und gucken sich das mit an. Irgendwann lassen sie den mit dem Partner alleine. Hast du persönlich auch schon mal so jemanden kennengelernt? Oder der so ähnlich tickt? Ähnliche Erfahrung. Natürlich. Hat man früher nur in Talkshows gesehen und irgendwann ist man leider selber mal auf sowas reingefallen. Aber man weiß ja dann... Und wie hast du dich verhalten? Naja, ich bin nicht mehr mit denjenigen zusammen. Ich sag mal, ich bin gut davon gekommen, sagen wir es mal so. Aber es gibt Leute, die sind nicht so stark und haben vielleicht nicht den Halt im Freundeskreis oder in der Familie und reagieren dann vielleicht ein bisschen anders und ob sie das denn wollen mit dieser Art und Weise, die sie da an den Tag legen, das ist, ja, keine Ahnung. Also, du warst sehr entsetzt, was du da gehört hast. Ja, auf jeden Fall. Ich war es ganz genauso. Und ich finde, das ist, also, ja, sie, also, ja, keine Ahnung, das ist, mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Das Liebe Tina, danke. Danke noch für deine Stellungnahme zu dieser Geschichte, zu dem Anrufer. Ja. Wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch, Domian. Schönen Abend noch. Gute ja? Nacht, tschüss, Tina. Ciao. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Heute Benjamin Vlies. Morgen sind wir auch da. Ich hoffe pünktlich, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen in der freien Themennacht. Wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen und um 1 sind wir dann hoffentlich da. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.